So, let's go. Herzlich willkommen zur 108. HDVDL-Podcast-Episode. Heute eines von mir, ein mega spezieller Gast. Ich freue mich extrem. Wir sind heute hier in Schindeleggi, darf ich sagen, oder? An deinem Wohnort, bei Mario Contardese. Mario, vielen herzlichen Dank für die Einladung und dass du im Podcast bist. Danke vielmals für den Besuch da in den Bergen sozusagen. Sehr idyllisch, ich habe es davor schon gesagt im Vorgespräch. Ich bin ein bisschen früher hier in der Region schon unterwegs gewesen heute und es ist ein relativ grosser Kontrast so ein bisschen zu dem, was wir halt so ein bisschen im Daily Business auch erleben in Zürich, ein bisschen die Hektik etc. Ist das so ein bisschen der Grund, wieso du hier wohnst? Hey, ja, sehr. Also ich glaube einerseits tatsächlich auch über den Kontrast. Also ich liebe einerseits die Natur und die Ruhe. Mhm. Und andererseits aber brauche ich extrem das Stadtleben und das Pulsierende. Und da kann ich beides miteinander kombinieren. Also ich bin sehr schnell in den Bergen. Also ich habe auch einen Ursprung aus dem Graubünden, bin sehr schnell im Graubünden. Eben auch in Einsiedeln, das ist immer sehr sonnig und darum ist beides tipptopp von da aus. Das ist mega schön, wirklich mega, mega schön. Und ich kann gerade jeden verstehen, der hier in der Region wohnt. Es ist unglaublich, es ist für mich, ich habe es vorher gesagt, ich bin jetzt nicht lange da gewesen, aber so die 2-3 Stunden, wo ich vorher schon da war, es ist so richtig so ein Naherholungsgebiet, muss ich wirklich sagen. Hey, es gibt da ja, also es ist so mein Lieblingssee, heisst also Hüttner See, ist gerade da 5 Minuten von mir, da gehe ich einerseits joggen, andererseits eben auch so ein bisschen mein Energieort, da gehe ich wirklich an mich an, stehe einfach so, da sitze an den See an und schaue in den See und es ist wahnsinnig schön und es ist wirklich ein Ort, wo ich kann Energie tanken, das ist super für mich. Auch ein wunderschöner Ort, wo du kannst Energie tanken kannst, ist deine Wohnung. Wir sind hier in einer Wohnung mit viel Kunst, Kunst, die du auch selber gemacht hast, Kunst, die du sammelst etc. Erzähl mal so ein bisschen, wie bist du zu dieser Passion gekommen, Kunst? Interessanterweise mega früh. Also ich habe eigentlich schon als Kind gerne gemalt und bin kreativ gewesen und angefangen ein bisschen Graffitis zu machen, dann selber ein bisschen zeichnen und irgendwann mal bei abstrakter Ölkunst gelandet. Und ich habe schon immer auch gerne Fotografie gehabt und es war so ein bisschen ein kreatives Ausleben gewesen. Heute auch, weil ich es spannend finde, es gibt kein richtig und falsch. Es ist so einfach ein spannender Raum, wo man sich darüber bewegen kann und neue Sachen entdecken und wahrscheinlich für mich jetzt also aus einer künstlerschaffenden Sicht auch Sachen kreieren und Emotionen versuchen auf eine Leinwand zu bringen. Und du bist ja auch viel, aber du hast vorhin gesagt, du warst in Miami gewesen, an der Art Basel Miami auch, hast dort auch Kunst erworben etc. Was ist für dich Kunst? Beziehungsweise was ist Kunst, die dich catcht? Also es sind zwei Fragen. Oder was ist Kunst? Und ich glaube, das muss jeder für sich selber definieren. Für mich ist Kunst alles, was inspiriert oder zu Gedanken anregt und, oder Emotionen auslöst und eben, dass es kein richtig und falsch gibt. Das soll eben nicht in einer Box sein und das muss so oder so sein und das ist Kunst und das ist nicht Kunst. Es gibt Sachen, die gefallen mir und vielleicht anderen überhaupt nicht. Aber bei mir löst es Emotionen aus. Oder zum Beispiel bei Fotografie finde ich es mega spannend, dass hey, ich schaue die Fotos an, da sieht man eine ganze Story hinter dieser Fotografie, obwohl es eine Momentaufnahme ist. Und ich habe höchste Bewunderung für den Fotografen, der es schafft, sozusagen den Moment so aufzunehmen, dass die ganze Story eigentlich auch miterzählt wird. Und ich glaube, man muss auch noch sagen, also ich bin nicht Kunstsammler oder so, ich kaufe wirklich Kunst für mich, weil sie mir gefällt und für mich aufzuhängen und überhaupt nicht irgendwie als Investition oder so. Wie soll ich sagen, du bist für mich, vielleicht einfach, dass man ein bisschen Kontext bekommt, du bist für mich, und das habe ich dir auch vor ein paar Wochen, wo wir uns getroffen haben, einfach eine mega interessante Person, weil du sehr viel interessiert bist. Ja. Vielleicht kurz ein paar Jahre zurück, ich weiß nicht, das sind sicher etwa 15 Jahre zurück. Du bist die Person gewesen, vielleicht weißt du das gar nicht mehr, aber du bist die Person gewesen, die uns damals die Türen geöffnet hat in das Nightlife hinein. Du hast dort unser Intro gemacht und wir haben dort bei einem Club, beim Jade Club, wo es ja immer noch geht, aber nicht mehr dort, wo es damals war und das Setup ist auch etwas anders. Du hast uns dort so etwas reingebracht und hast uns die Türen geöffnet, dass wir dort einfach unsere Partys veranstalten bzw. die ersten Partys einfach promoten etc. Du bist aber auch im Finanzbereich unterwegs, eben, du bist künstlerisch sehr aktiv, du bist gerne in der Natur und so weiter und so fort. Du bist auch eine Person aus meiner Sicht, die gewisse Sensibilität hat, im Sinne von sehr positiv gemeint. Du machst dir auch viel Gedanken über das Leben, versuchst dein Leben zu optimieren, probierst viel aus, bist neugierig etc. Wo kommen überall die Skills? Oder das Interesse, weißt du? Ich glaube, ich würde es nicht als Skill bezeichnen. Es ist einfach eine sehr aktive Neugier und Interesse, Sachen zu entdecken, so ein bisschen der Abenteuergeist. Auf der positiven Seite muss ich auch sagen, dadurch passt man ja eben auch nicht in keine Box rein, gefühlt. Also das ist ja auch ein bisschen das Thema, das mich eigentlich begleitet, im Sinne von, ich habe so viele verschiedene Interessen, ich finde wahnsinnig viel spannend und möchte das entdecken und erleben. Und manchmal hat man gefühlt von außen so die Idee, dass das nicht zusammenpasst. Aber ich finde, man kann eigentlich überall Sachen entdecken, wo es eben trotzdem zusammenpasst. Und auch wenn ich das anschaue, eben Nightlife und Financial Industry und Bergen und irgendwie, wie passt das alles zusammen? Aber es passt alles sehr wohl zusammen. Es hat überall gemeinsame Nenner und es hat überall Menschen und Begegnungen. Man kann überall Sachen entdecken und lernen. Und ich versuche das alles irgendwie miteinander zu verknüpfen und in verschiedenen Arten und Weisen auszuleben. Und das ist mega bereichend für mich selber. Wie bist du dazu mal ins Nightlife hineingerutscht? Hey, das ist wirklich, also ich kann es fast nicht, das ist so ein Zufall, ich kann es wirklich fast nicht erklären, aber ich bin tatsächlich als junger Student an einer Studentenparty und ich habe die so schlecht gefunden, dass ich tatsächlich mit zwei Kollegen da gewesen, und dann bin ich heim und gesagt, hey, aber, hey, das kann ich sicher besser, wenn die nicht auch mit mir Partys machen. Und sie gefunden, ja, okay, ich kann probieren. Und dann habe ich also jedem Club in dieser Stadt angeläutet, um zu fragen, ob ich sozusagen den Raum kann mieten kann, um eine Studentenparty zu machen. Und dann habe ich so, das hat El Cubanito geheißen, einen Club können mieten dann für eine Christmas-Studentenparty. Das war dann meine erste Veranstaltung gewesen. Und das war erfolgreich gewesen. Und dann konnte ich dort regelmässig Partys machen und dann über das Partyserien und dann in anderen Locations und dann ist das irgendwie immer gewachsen und bis wir dann irgendwann mal eigene Betriebe und eigene Lokal haben. Also es ist so ein bisschen von Partys selber machen, Partyserien, eigenen Betrieb und dann ist das immer ein bisschen weitergewachsen. Aber gegen den Schluss bist du dann einfach im Background gewesen, als Miteigentümer, oder? Hey, also auch das möchte ich relativieren, weil es ist selbstverständlich bin ich nicht mehr aktiv für uns gewesen. Am Anfang bin ich ja selber sozusagen der Partygänger gewesen. Ich habe fast alle Gäste auch noch gekannt. Auch altersmässig natürlich. Ja. Dann irgendwann wird man ja doch ein bisschen älter. Dann kennt man vielleicht auch nicht mehr alle Gäste. Und das ist auch gut so. Man nimmt wie eine andere Rolle ein. Aber ich glaube auch, es ist so ein schnelllebiges Geschäft. Es geht ja sehr um Trends und was ist gerade aktuell. Und wie kann man sich dort positionieren? Und darum war es für mich immer wichtig, auch vor Ort zu sein, das zu spüren, was ist die Stimmung vor Ort und wie fühlen sich die Gäste, wie geht es unseren Mitarbeitern, wie ist das Zusammenspiel, was ist für eine Stimmung. Und das ist mega wichtig, um überhaupt können funktionieren, glaube ich, in so einem Setup. Also ich habe das Gefühl, so, dass Nightlife ist etwas, nicht etwas, wo man ruhig hinein sitzen und das läuft dann einfach irgendwie, sondern das ist so schnelllebig und immer in Bewegung und es gibt ja auch immer neue Generationen, weil eben tendenziell gehört natürlich die Jüngere viel regelmäßiger in Eingang als ein Ausgang, Entschuldigung, als nachher, wenn man dann halt ein bisschen älter wird, geht man immer noch in Ausgang, aber ein bisschen weniger regelmäßig. Wir haben vorher schon ein bisschen über das geredet, so in den letzten 15 Jahren. Das Nightlife hat sich ja extrem, also in Zürich jetzt, ich glaube generell in der Schweiz, hat sich extrem verändert. Wie ist das so ein bisschen aus deiner Perspektive? Ja, also sehr speziell natürlich. Also, es ist etwas, ich habe mit vielem gerechnet. Ich hätte eigentlich wirklich damit gerechnet, dass ich selber wie so verpeilt bin, dass ich keine Ahnung mehr habe, wo die Trends sind, also wie sich das entwickelt. Aber dass es so ein bisschen gefühlt einen fundamentaleren Shift gibt, auch von der Entwicklung, von was Bedürfnisse sind und das Konsumverhalten, was sich massiv verändert hat, das kann man ja wie nicht beeinflussen. Und da ist man dann gefühlt auch ein bisschen überfordert, wahrscheinlich mit dieser Situation. Wenn man dann alles ein bisschen durchprobiert und man sieht, man hat zwar irgendwie noch Gäste, aber die konsumieren einfach plötzlich viel weniger, ja, dann ist es vielleicht dann ein bisschen schwieriger, das ganze Businessmodell aufrechtzuerhalten. Oder auch jetzt eine Verschiebung von der Musikrichtungen, die man hört. Und da gibt es, ist noch schwierig, das zu erklären. Ich glaube, es ist eine Kombination von ganz vielen Faktoren und sicherlich hat auch Social Media einen Einfluss auf das Ganze. Das ist schon meine Wahrnehmung, dass man dadurch, dass man sich so viel Impuls überkommt, auch viel mehr Reiz braucht, damit man etwas spannend findet. Und dann ist wahrscheinlich einfach ein normaler Clubabend schon fast langweilig, sondern es braucht irgendwie, keine Ahnung, einen Celebrity oder einen Star-DJ oder irgendetwas, was ein bisschen Instagrammable macht und spannender als das jetzt einfach ein herkömmlicher Abend. Aber du selber bist jetzt auch noch ein bisschen aktiv unterwegs und so, ist das jetzt für dich auch so ein bisschen, gehst du ein bisschen ruhiger an mittlerweile? Oder? Ich bin immer noch, es ist natürlich nicht so super regelmäßig, aber ich liebe Musik, aber in jeder Form, also von Klassik zu Hardrock zu Schlager zu elektronisch. Also ich höre fast alles und sehr viel italienische Musik, ich habe ja auch einen italienischen Ursprung. Also ich liebe italienische Konzerte, am liebsten in Italien, weil einfach alle mitsingen und das so viele Emotionen auslöst. Das ist wirklich, also Balsam für die Seele, meiner Meinung nach. Also das ist ein wahnsinnig schönes Erlebnis. Wo wir ja angefangen haben mit den Partys, oder? Bist du ja Miteigentümer gewesen, eben unter anderem vom Jade Club. Hm. Das ist ja dann schon auch nochmal einen Schritt weiter, als einfach Partys organisieren. Also das ist so ein bisschen Unternehmertum schlussendlich auch, oder? Wie schwer ist dir das gefallen, diesen Schritt zu machen? Oder wie viel Mut hast du gebraucht, dass du diesen Schritt gegangen bist? Ja, ist interessant, oder? Ich meine, es ist so ein bisschen ein Prozess gewesen. Also einerseits zuerst sind wir Partyveranstalter gewesen, dann haben wir uns fix eingemietet in die Woche in einem Lokal. Und dann haben wir irgendwann einmal das erste Lokal selber umbauen und eröffnet. Das war Amber, das Lokal für Leute 25 plus im Bahnhofsareal. Und kurz darauf abends dann auch Jade. Und interessanterweise muss man sagen, das ist, ich kann es auch nicht ganz erklären, das ist wahrscheinlich zwischen jugendlicher Naivität und Überzeugung, dass das gut kommt, habe ich das zu dem Zeit nicht wahnsinnig hinterfragt, sondern wir haben Kredit aufgenommen, muss man sagen, um das Ganze zu finanzieren. Und das ist ja so, dass Gastro jetzt auch nicht gerade von der Banken finanziert. Also zu der Zeit, als ich das gemacht habe, ist das primär über Lieferanten gelaufen, dass man Darlehen bekommen hat, allerdings koppelt an Solidarhaftungsverträge. Also ich habe sozusagen unterschrieben, dass falls es schief läuft, wir alle bis zum Lebensende mit unserem Privatvermögen irgendwie haftet. Aber das ist gar kein Thema gewesen. Und das ist ja auch schön so. Also ich, jetzt Jahre später muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Mut nochmal hätte, bewusst den Entscheid zu wählen. Aber es war super richtig, damals den Entscheid zu wählen, weil ich habe wahnsinnig viel dürfen erleben, dadurch, dass ich den Entscheid gefällt habe. Muss aber auch sagen, wir haben ja dann wie so verschiedene Clubs eröffnet und sind auch nicht alle gut gegangen. Also wir sind mit einem also wirklich Vollgas in die Wand hineingefahren. Also die Firma ist Konkurs gegangen. Und das ist also ultra schmerzhaft. Das muss man, also, muss man auch zuerst irgendwie verstehen und akzeptieren und das können irgendwo einordnen. Und ich glaube, das ist auch noch ein spannender Aspekt, wenn ich sozusagen an meine Ausbildung denke. Oder ich habe da den klassischen Weg, bin ich Skimi und an der Uni und alles Mögliche. Und das ist alles tipptopp, aber irgendwie die Themen, das wird dann wie nicht beigebracht. Also hat dann, jetzt gerade in diesem Konkursfall, muss ich sagen, ich habe mich so dermassen hinterfragt und mich selber in Frage gestellt, sozusagen, wie kann man so blöd sein, das zu machen? Oder nicht vorher sozusagen die Risiken zu erkennen? Und dann eben so fast die Selbstzweifel, was ja eigentlich, wenn man ein bisschen rauszoomt und das in einen größeren Kontext setzt, ist völlig absurd, weil ich, eben, wir haben mehrere Unternehmung oder jetzt Betrieb gegründet und die meisten sind eigentlich zumindest okay gelaufen bis gut oder sehr gut, je nachdem eben. Also das ist völlig normal. Es kann ja nicht einfach alles gut laufen, aber wenn du das erste Mal in die Wand reinfährst, ist das also auf jeglicher Ebene von Emotionen bis eben wie Gruppendynamik, wie das funktioniert, bis zum finanziellen Verlust, wo man dann auch plötzlich auch realisiert, oh mein Gott, also das muss man dann tatsächlich irgendwann zahlen, wenn das schief läuft. Das ist also gutes Learning gewesen, muss man sagen, ja. Aber du hast ja vorher schon gesagt, ihr seid ja zum grossen Teil eben erfolgreich gewesen, dem, was ihr gemacht habt, oder? Logisch, eben, es hat sich der ein oder andere Club oder die Location gegeben, wo es dann nicht geklappt hat, was ja, wie du richtig sagst, normal ist. Aber was hast du das Gefühl, wieso habt ihr grundsätzlich so Erfolg gehabt? Ist es Timing gewesen, Konzept? Du hast zwar gesagt, wir sind ein bisschen naiv zu einem gewissen Grad rein, oder? Hast du ja nicht allzu viele Gedanken gemacht gehabt, aber was war das gewesen, was euch schlussendlich von den anderen abgehoben hat? Weil ich habe das Gefühl gehabt, also jetzt unter anderem das Jade, also das ist der Place to be in Zürich. Danke für das Kompliment. Hey, also ich würde sagen, es gibt nicht kein Rezept. Wir haben aus Leidenschaft das Thema bespielt. Also es ist ja tatsächlich eben, ich habe mit Partys angefangen, weil ich selber an Partys bin. dann versucht, eine bessere Party zu machen als der, wo ich war. Und dann so irgendwie das Thema reinkommen und haben ja dann das auch immer kombiniert mit, eben, es ist ja dann Interior Design, oder wie baut man das? Also wie im Jade haben wir mit einem Innenarchitekt zusammen alles für uns durchdacht, sozusagen, was sind das für Farben, welche Farbtöne sprechen die Frauen an, wie machen wir das und sozusagen, wie ist die Dynamik in diesem Raum? Also wir haben so viel Gedanken gemacht zu dem, wie der Raum aussehen soll, wahrscheinlich der Kunde oder Kundin gar nicht sich wirklich aktiv wahrnimmt, aber hoffentlich eben dann doch fühlt, dass die Leute viel Leidenschaft darin hineingebracht haben und auch Teamdynamik ist uns immer sehr wichtig, dass die Leute, die bei uns sind, auch Spass haben an dem Thema. Und über die Jahre, muss ich sagen, ist jetzt, also ich trinke fast nichts. Das ist auch ein bisschen, fast ein Kontrast zu dem, was ich mache, oder? Ich bin zwar irgendwie ultra lang im Nightlife aktiv gewesen, aber fast ab dem ersten Tag, wo ich sozusagen die Rolle gewechselt habe, aus dem Partygänger in Partyorganisator oder dann Clubsitzer, habe ich eigentlich nicht mehr getrunken. Und das ist sicherlich auch hilfreich gewesen über die Jahre, jetzt auch für meinen Prozess, weil man dann halt doch sehr, sehr lang immer unterwegs ist und alle Wochenende irgendwo ist. Und das ist, darum haben wir das immer sehr nüchtern können diskutieren und betrachten. Und das ist sicherlich hilfreich gewesen für unsere Diskussion. Aber so ein bisschen, eben, du hast jetzt richtig gesagt, wenn du etwas machst, so, du machst dir ja wirklich Gedanken, du willst es dann schon richtig machen. Zu einem gewissen Grad. Zwar hast du vorher gesagt, ein bisschen naiv und so, aber trotzdem, so wie ich dich ja ein bisschen kennengelernt habe, so, du weißt schon, was du willst und du machst dir Gedanken und willst es richtig machen. Jetzt auch das mit der Gestaltung vom Club etc. Weißt du, wie habt ihr gewusst, wo ihr müsst also ansetzen? Weil das ist ja jetzt das erste Mal gewesen, wo ihr so etwas überhaupt losiert habt. Ist ja ein riesen, also ich glaube, das stellt man sich einfacher vor, als es effektiv ist. Du musst ja mit Lizenzen arbeiten, Bewilligungen, und. Also so ein Konzept auf beide Stellen ist jetzt nicht von heute auf morgen gemacht, oder? Nein, das ist es nicht. Aber wir sind auch das Team, oder? Wir sind das Vierte, das eröffnet hat. Und jeder hat andere Expertise reingebracht und andere Themen schon kennt. Und wir gemeinsam haben eigentlich wirklich alle Themen noch abdecken können. Und das ist auch extrem lässig und extrem schön. Und das zeigt ja auch, eben, dass unterschiedliche Leute zusammen viel mehr können erreichen, wenn man gemeinsam an dem schafft und das gemeinsam realisieren möchte. Und dann der Richtige oder der Innenarchitekt oder was auch immer das dann ist, wo man zusammen schafft, der muss ich dann auch wieder Ideen bringen, wo die gleiche Vision innespielt. Und wenn das alles zusammenspielt, dann kann etwas super Tolles entstehen. Und das ist ja das eine, wie wir das wahrnehmen. Und wir haben ja das Gefühl, das ist mega super toll. Das haben wir bei dem Betrieb, wo wir an die Wand gefahren haben, haben wir ja irgendwo das Gefühl gehabt, das ist jetzt super toll. Das haben das offensichtlich gestern nicht so wahnsinnig super toll gefunden. Das muss man auch akzeptieren. Und das eine ist ja, wie empfindet man selber das? Wie wird das denn wahrgenommen? Und nebst dem Raum ist es ja viel, es ist wie eine Marketingmaschinerie. Man muss ja irgendwie den Hype kreieren, dass man in ist, wie auch immer das geht. Das ist in den früheren Jahren ja tatsächlich über Plakatieren, Flyer verteilen und Leute ansprechen und sozusagen, hey, du kommst jetzt da hin und dann, wenn du kommst, dann bringst du noch jemanden mit und weiss ich was. Und nachher, heutzutage läuft alles über Social Media. Und das ist auch ein spannender Prozess und hält einem ja sehr, sehr fit. Und man holt sich auch Inspiration. Also für mich ist immer viel Inspiration aus also darum auch Social Media. Ich schätze das eigentlich. Das ist für mich wirklich auch so ein bisschen eine Quelle zu Informationen reinholen, keine Ahnung, was passiert in der Fashion-Welt, Design-Welt, bei irgendwelchen Stars, was machen die, wo bewegen die sich, welche Themen sind aktuell und aus dem heraus kann man ja dann ableiten, was könnten allenfalls Trends sein, wo könnten andere Leute bewegen. Du bist ja immer sehr engagiert gewesen, also eben damals mit dem Menno, mit dem Projekt. Auch sonst hast du viele Sachen, die du machst, du bist auch sehr privat, sehr aktiv, bist immer unterwegs oder viel unterwegs. Was ist das, was dir dann so ein bisschen wieder, oder vielleicht die Frage vorher, hast du immer so ein bisschen eine Balance gehabt in deinem Leben zwischen Gas geben und wieder erholen? Oder ist das etwas gewesen, was du über die Jahre auch für dich gelernt hast? Und wenn das heutzutage auch besser kannst, was ich davon ausgehe, was für Schritte hast du müssen gehen oder wie bist du auf diesen Weg gekommen? Ich würde sagen, also ich habe sicherlich schon immer sehr viel Energie gehabt, warum auch immer. Oder durch die Neugier antrieben, Lust, Sachen zu entdecken und Menschen zu begegnen und das aufzusaugen und auch sehr viel Energie danken. Was ich sicher müssen lernen ist, das viel bewusster zu identifizieren. Sozusagen, was sind Orte, wo ich kann in die Energie tanken kann? Eben, welche Menschen auch geben mir Energie? Beziehungsweise auf der anderen Seite, eben, welche Menschen saugen mir Energie ab? Und das ist ja dann irgendwie, das muss irgendwie in einer gesunden Balance sein. Plus auch, also mein Körper, soll ich auf meinen Körper hören? Also, was kommen da für Zeichen? Wie gehe ich mit dem um? Auch nicht alles freiwillig, muss ich sagen. Also ich habe seit 20 Jahren eine chronische Krankheit. Nicht schlimm, aber ultra mühsam, schmerzhaft und wird aber hauptsächlich behandelt einfach mit Schmerzmitteln. Aber die Konsequenz daraus ist, dass man sich antrainiert, sich mit dem Körper zu beschäftigen und zu sagen, okay, als erstes mal das akzeptieren. Das ist jetzt so, was mache ich jetzt damit? Welche Möglichkeiten habe ich? Und das Schöne ist, es gibt immer Möglichkeiten, oder häufiger meistens. Und seitdem habe ich mich sicherlich viel bewusster damit auseinandergesetzt, was mache ich mit meinem Körper, wie bewege ich mich, wann gehe ich in die Natur. Aber auch mit der Ernährung finde ich ein mega wichtiges Thema. Und das muss aber auch da gibt es kein richtig und falsch. Ich habe irgendeinen Weg gefunden, ich muss sagen, ich ernähre mich so, wie ich mich ernähre, und das stimmt für mich, und ich habe einfach Spass daran. Und das ist, glaube ich, auch das zentrale Element an all diesen Aktivitäten, also sowohl am Sport machen, als auch an der Ernährung, als auch, ich mache Meditationen und alles Mögliche an Themen. Breathwork habe ich entdeckt jetzt dieses Jahr, oder letztes Jahr, ehrlich gesagt, das finde ich fantastisch, bis zu Tantra. Bin ich das Jahr da drauf gekommen, also Tantra-Meditationen. Super spannend. Und ich glaube, das ist so, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr kann man entdecken und desto mehr findet man raus, wo man dann so ein bisschen die Energie kann finden und die Energie kann tanken. Aber hat es noch irgendwie einen Moment gegeben, wo du so voll gegen die Wand gelaufen bist und dir dann bewusst wurde, bist, hey, jetzt musst du schauen? Oder ist das für dich so etwas, wo du von Anfang an schon gewusst hast, hey, ich muss immer irgendwie einen gewissen Ausgleich haben für mich? Ich würde sagen, ich habe es nicht immer so bewusst wahrgenommen. Ich habe es natürlich, also jetzt zu Anfangszeiten von dieser Krankheit, muss man sagen, die ersten 4 Jahre waren wirklich der absolute Horror für mich. Also es ist irgendwie so, man staunt ja dann amix, wie wenig es braucht, dass sozusagen man nicht mehr so ganz funktioniert und dann aber gleichzeitig das Gefühl hat, man muss immer im Alltag aus funktionieren. Und insbesondere, ist, wenn es etwas ist, was man ja nicht direkt angesehen hat, also ich habe nichts gebrochen oder so, das kann man ja nicht erkennen, dann ist interessanterweise so die Reaktion, also zumindest bei mir ist das so, zuerst mal alles durchforschen, was es an Möglichkeiten gibt. Also ich bin wirklich absurderweise bei jedem Guru und also von irgendwo im Appenzell bei irgendeinem Heiler, wo irgendwelche Kräuter und keine Ahnung ausgesehen, wie wenn ich Pestbühle hatte. Ich weiß nicht, was der mit mir gemacht hat. Dann also bei irgendwelchen Indianern. Ich war also überall gewesen. Und teilweise echt absurd, muss man sagen. Das kann man natürlich fast nicht nachvollziehen. Andererseits muss ich sagen, dadurch habe ich Sachen entdeckt, wo ich muss sagen, ja, das ist wirklich sensationell. Das hilft mir mega. Also das eine, was ich schon Ewigkeiten mache, ist eben buddhistische Meditationen, buddhistische Lesungen. Das hat etwas wahnsinnig Positives für mich. Das hilft mir extrem. Es ist so alltagstauglich. Ich kann es wirklich anwenden in meinem Alltag. Und es sind ganz einfache Sachen, wie so das aktive Wahrnehmen von was haben wir alles und wie schön ist das da und das Geniessen, also aktive Geniessen bis zu sich selber nicht zu ernst nehmen und die eigenen Probleme auch nicht überzugewichten, dass sie ein bisschen versuchen rauszuzoomen und andere Perspektiven zu gehen. Das klingt jetzt ja alles super banal und klingt mir natürlich auch nicht immer, aber ich sage, im Grundsatz versuche ich das anzuwenden und es ist wirklich erstaunlich, über die Jahre habe ich das Gefühl, das ist wie so ein bisschen ein Teil wurde von mir und ich lebe das viel aktiver, als ich das früher gemacht habe und nehme das auch viel aktiver wahr und geniesse die Elemente oder eben so Sachen entdecken und herausfinden, wo ich mich bewegen möchte. Aber so die Einstellung zum Leben, ich habe das Gefühl, du bist mit dir redet oder mit dir eben einen Kaffee trinken oder so, es ist einfach so, du bist eine positive Person, wo das ja auch so ein bisschen ausstrahlt, im Sinne von, man merkt das ja auch. So ein bisschen die Einstellung zum Leben, also das Positive, hast du das auch schon immer gehabt? Oder also das Inspirierende vielleicht auch zu einem gewissen Grad? Hey, da müssen wir jetzt andere Leute fragen, aber grundsätzlich glaube ich ja. Also, ich hatte schon immer den Drang gehabt, zum Sachen zu bewegen und Sachen zu entdecken. Aber ich hatte auch schwierige Zeiten gehabt. Also, ich muss zum Beispiel sagen, dadurch, dass ich nicht in eine Box reingepasst habe, also das fährt irgendwie gefühlt im Schulsystem an. Also du, keine Ahnung, also ich habe zum Beispiel, ich bin eher unsportlich gewesen als Kind. Dafür sehr kreativ. Aber dann bist du schon dort, bist du sozusagen der unsportliche Typ halt, oder? Aber dass du kreativ bist, das wird wie weniger gewertet. Also es gibt schon eine Bewertung, was ich schon mal nicht gut finde. Und du passt nicht ins Böckli, du bist ein Bub, okay, du musst irgendwie mega sportlich aktiv sein. Und wenn du kreativ bist, dann ist das irgendwie nicht okay. Und nachher geht es eigentlich so, ich trinke kein Bier, ich interessiere mich nicht für Fußball. Du hast dann wie so irgendein Themenblock, wo irgendwie, oder eben nachher bist du im Nightlife und im Banking oder ich bin Raver gewesen und gleichzeitig auch klassische Konzerte und man versucht immer wieder dich zurückzubringen, so, hey, aber also in welchem Böxli bist jetzt du genau? Und ich kann immer sagen, Mann, nein, ich bin gar kein Böxli, ich bin einfach so, wie ich bin, ich kann es auch nicht erklären, es ist einfach so. Und das ist irgendwie nicht, das ist glaube ich mein Weg gewesen. Also das hat mich am Anfang fast Energie gekostet, zu verteidigen, dass ich so bin und dass das völlig okay ist und dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich muss mich immer erklären, sondern es ist einfach so. Und dann irgendwann, aber eben habe ich das nicht so gefunden und seitdem geniesse ich das ja auch sehr, dass es eben nicht alles in einem Böxli ist, sondern das extrem vielseitig ist und die Welt ja auch mega spannend ist und ich habe das Gefühl, jeder Mensch schaut die Welt einfach mit anderen Augen an und sozusagen mit jedem Mensch, wo du in Kontakt kommst und versuchst zu verstehen, wie die Person die Welt anschaut, kannst du wieder etwas lernen, weil die Person hat sicherlich komplett, also hat teilweise andere Ansicht und das ist mega spannend. Aber wieso bist du, oder was hast du das Gefühl, was ist der Grund, wieso hast du das heute viel besser, ganz anders kannst handeln als früher? So ein bisschen, weißt du, so die gesellschaftlichen, ich sage jetzt nur das Gesellschaftliche, wo die Erwartungen, wo da sind, oder eben das Schubladendenken, wo du vorher gesagt hast, und irgendwie zu einem gewissen Grad, behaupte ich jetzt mal, ist dir ja einfach egal, was die anderen Mitleute über dich denken. Aber wie anstrengend ist der Prozess für dich? Weil ich kann es ist die Weisheit, weißt du, aufgrund von meinem Alter ist das... Ja, vielleicht sicher auch, ja. Hey, nein, ich muss sagen, ich habe wirklich zum Glück schon in meinen jüngeren Jahren dann, also irgendwann mal den Switch gemacht von, hey, es ist nicht alles strange, sondern es ist eher komisch, dass alle anderen versuchen, irgendwie so Böckchen anzuschauen und zu definieren, was wie sein soll. Und das ist irgendein Prozess gewesen. Ich kann das gar nicht genau erklären. Aber schon auch, über die Zeit, wo ich irgendwie wie eigentlich immer herausfinden musste, hey, aber es ist ja wie okay, also es spricht ja gar nicht dagegen bei, das da alles zu machen und das versteht jetzt vielleicht die Person nicht, aber dem ist es trotzdem okay für mich. Und zu sich selber stehen, sich selber auch nicht den Stress zu machen, irgendwie, es muss jetzt so sein oder keine Ahnung, ich muss jetzt das erfüllen, damit das okay ist, sondern einfach so, hey, was will ich eigentlich? Eben, an was habe ich Spass? Das klingt jetzt vielleicht egoistisch, aber also meine, im Sinne von sich selber Sorge tragen, weil ich glaube, dann ist man auch in der Wirkung auf andere Menschen viel positiver und hat auch viel mehr Energie, um auf andere Menschen sich einzulassen. Absolut bei dir. Aber der Prozess, sorry, ich lasse dich noch nicht ganz vom Hocken, aber der ist sicher auch nicht immer einfach gewesen, im Sinne von, ich kann mir vorstellen, dass du auch ein bisschen schwierige Zeiten gehabt bei dem Ganzen. Wenn du natürlich, ich weiß nicht, inwiefern das bei dir ein Thema war, aber wenn du natürlich auch immer so ein bisschen von außen beeinflusst wirst, oder dann heisst es ja, du Mario, was machst du? Oder wieso bist du noch nicht geheiratet? Wieso hast du noch kein Kind? Oder keine Ahnung, was es dann auch immer ist. Oder eben, du arbeitest im Banking, bist aber noch Partyveranstalter oder Unternehmer. Hat es auch mal Phasen gegeben, wo an dir selber ein bisschen zweifelt hast? Oder gedacht hast, hey, was mache ich da? Ja, also, hat es sicher gegeben. Also, auch das ist aber wichtig, oder, dass auch das okay ist. Also die Erwartungshaltung, dass man jeden Tag aus dem Bett springt und jubelt und alles einfach toll ist, die ist meiner Meinung nach auch falsch. Das Leben ist ein Auf und Ab und das ist schön, wenn man das so akzeptiert. Und vieles geht für mich zurück auf das Akzeptieren und eben nicht falsche Erwartungshaltungen haben. Und der Prozess aber ja, hat tatsächlich auch teilweise eben schmerzhafte Elemente drin gehabt, wo ich mich wie also ein bisschen missverstanden gefühlt habe. Ich dachte, hey, so muss ich eigentlich die ganze Zeit mich erklären. Also ich meine auch das Beziehungsthema. Also, das ist auch so. Das ist so omnipräsent, als ob das irgendwie ein Übel wäre, wenn man nicht jetzt in einer Beziehung im Sinne von, wie sie definiert ist, wo auch immer, lebt. Dabei glaube ich auch da, das ist so individuell. Und das soll doch einfach jeder und jede machen, was er will, solange es niemand anderem wehtut. Und ich glaube aber es gibt unterschiedliche Aspekte. Ich habe einerseits meine Tante aus Süditalien, die mir sagt, hey, ich will unbedingt sozusagen mit dir in die Kirche reinlaufen und dich deiner Frau übergeben. Und das tut mir fast weh, dass ich ihr muss sagen, dass das wieder mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht stattfindet. Und sie meint, das wäre mega lieb, weil sie einfach ihre Vorstellung ist, das Perfektion vom Glück, dass du so kannst, sozusagen das zelebrieren. Ich habe es für mich ein anderes Modell definiert, wo jetzt nicht so einen strukturierten Prozess braucht, dass du musst irgendwie verheiratet sein, damit du kannst glücklich sein. Und da, ich glaube, das ist immer ein bisschen die Frage, was ist der Hintergrund vom Hinterfragen? Es gibt ja die, die einfach ultra neugierig sind und unbedingt herausfinden wollen, was jetzt warum wie ist, beziehungsweise ich meine, in der Essenz, ich komme ja gar nicht raus, um was es genau geht. Also ist die Frage, bist du happy, bist du zufrieden, bist du in einer Beziehung oder ist die Frage, sozusagen, mit wem lebst du deine Sexualität aus? Also es ist so ein bisschen, du kommst nicht ganz raus, was ist genau die Fragestellung, oder? Und wieso ist das jetzt so schlimm, dass es nicht offiziell die Beziehung lebst, und ich glaube, gerade heutzutage ist das Beziehungsthema, das muss jeder, ich glaube, man kann wahnsinnig viel entdecken, wenn man einfach seinen Gefühlen folgt und jetzt nicht zu sich sehr verbiegt. Aber das, was du gesagt hast, finde ich ein springender Punkt. So ein bisschen, dass man halt happy ist im Sinn von, dass man so lebt, dass man happy ist und dass man am Morgen in den Spiegel schauen kann, happy ist, am Abend gut einschlafen kann, happy ist. Aber es gibt doch so viele Leute, und das, was du ja machst, und das finde ich eben so geil an dir, das hat ja auch mega viel mehr Mut zu tun. Du lebst einfach so, wie es du für richtig haltest. Und ich glaube, und das ist jetzt die Frage an dich, hast du auch das Gefühl, dass sehr viele Leute in unserem Umfeld und in unserer Gesellschaft gibt, die eigentlich gern auch so würden leben, aber einfach eben von der Familie, von ihrem Umfeld, was auch immer, in die Schublade gesteckt werden oder sie gewisse Erwartungen wollen, müssen erfüllen und gar nicht das so können umsetzen, wie sie es vielleicht gerne würden wollen. Hey, also ich möchte gar nicht eben über andere Leute urteilen, weil das ist wie ein Modell, das ich für mich gewählt habe. Ich staune ja mehr darüber, dass so viele Leute sich dann eben um andere Leben interessieren. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch das mit dem Coldplay-Konzert und dem Perli, der auf dem Screen war, völlig schräg gefunden, dass die ganze Welt zum Moralapostel wird und irgendwie fast zelebriert, dass die jetzt da bloßgestellt werden. Und dabei, wir kennen doch all die nicht. Wir haben doch keine Ahnung, was denn in ihrem Leben abgeht. Das geht uns auch alle überhaupt nicht an. Und das müssen doch nicht alle so tun, als ob wir irgendwie da die Engel wären und noch nie irgendjemand betrogen hat. Also das ist irgendwie so ein bisschen, ich komme gar nicht aus. Und wieso man denn das so irgendwie sich ergötzen an dem, dass das jetzt passiert. Und ich finde, es wäre eigentlich viel schöner, eben, wenn man sich darüber freut, wenn es anderen gut geht. Und wenn, darum ist eigentlich die Frage hinaus, eben, hey, geht es dir gut? Und was hat Spass? Und wenn man eben Begegnungen kreieren und Raum kreieren miteinander, anstatt irgendwie hoffen oder schauen, wer was jetzt machen kann, wo man dann einem anderen erzählen kann, hast du gesehen, der macht das und der macht das und der steht und die mit dem. Und denke ich so, oh mein Gott. Aber was ich sicherlich empfinde, ist, dass man teilweise sich selber Restriktionen setzt, um Sachen zu entdecken. Und woher auch immer die Restriktionen kommen. Und das ist, glaube ich, schon teilweise, also schon fast im Schulsystem eingebettet, oder? Dass einem das halt wird einem sehr viel Analytisches beigebracht, aber wenig von Emotionen oder eben Body, Mind, Soul, wie gehe ich mit dem um und wie kann ich das entdecken, man hat irgendeine Vorstellung und also jetzt eben, ich habe das Tantra erwähnt, aber es ist gerade so präsent, weil ich jetzt gerade am Samstag in einem Workshop war. Und ich meine, das ist ja etwas, wenn du das erwähnst, dann meinen alle, du gehst in eine Gruppensex-Veranstaltung. Also es ist irgendwie so die Wahrnehmung, okay, also was machst du genau? Und also was machen wir jetzt dort genau? Und dabei wäre es ja super spannend, einfach das mal entdecken, weil was kann denn passieren? Also selbst wenn es eine Gruppensex-Veranstaltung wäre, also dann kannst du entweder mitmachen oder du entscheidest dich, um nicht mitmachen, aber es wird dich wohl kaum jemand dazu zwingen, das zu machen. Jetzt ist ja die Frage, was hinter... Jetzt kann man sagen, das interessiert mich alles nicht, ich will das gar nicht anschauen, das ist ganz schlimm, aber ich habe mehr das Gefühl, wenn du offen bist, Sachen anschauen, es gefällt dir nicht, auch mir. Ich gehe teilweise Sachen anschauen und denke, okay, ist jetzt ein bisschen schräg, aber hey, das hat mir sicherlich nicht wehtan. Und selbst an den schrägsten Sachen, wenn ich sie bin, habe ich Begegnungen gehabt, wo ich sage, gut, es war noch spannend gewesen. Ich habe dort etwas mitgenommen für mich, was mich bereichert hat. Und dann finde ich auch das so geil. Es ist so vielseitig, was wir da haben. Und wir sind ja so ultra privilegiert hier in dieser Schweiz, was wir alles machen können. Was wir können alle uns entdecken und das Privileg, dass wir uns überhaupt damit beschäftigen können. Also, was mache ich überhaupt? Und mit was beschäftige ich mich also neben dem Arbeiten? Und dort war aber für mich auch immer wichtig, ich sehe Arbeiten überhaupt nicht als, sozusagen, ich muss dort Geld verdienen, selbstverständlich muss ich Geld verdienen. Aber es ist sowieso, mir ist es egal, ob es Montag oder Samstag oder Sonntag ist. Mein Leben ist jeder Tag. Und dementsprechend soll auch jeder Tag mir etwas geben, im positiven Sinn. Und wie gesagt, auch dort muss in einer Balance sein. Selbstverständlich ist auch nicht jeder Arbeitstag super toll und mega lässig. Aber insgesamt habe ich Spass an dem, was ich mache. Ich habe vor allem Spass an den Menschen, die mir begegnen, an dem, was man zusammen kreieren kann. Und versuche in dieser kleinen Welt, wo wir uns bewegen, etwas zu bewegen. Und das ist auch wieder das Privileg, das wir hier haben, dass wir einfach ausbildungstechnisch, mit der ganzen Infrastruktur, alles, was wir da haben, wahnsinnig viele Möglichkeiten haben. Und die, sobald man die anfängt zu nutzen, glaube ich, da poppt noch viel mehr auf. Irgendwie, es ist so mega lässig. Aber von wo holst du denn die Inspirationen? Inspirationen für was Sachen anschauen? Oder? Also allgemein, einfach in deinem Leben. Eben, du entdeckst schon immer wieder neue Facetten und sagst, das finde ich spannend, das klingt noch interessant. Ich sage, darum muss ich wirklich meditieren, weil ich kann mir das fast nicht erklären, ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf. Es ist wirklich ein bisschen wirr. Aber darum habe ich angefangen, eben so die Ruhe suchen und meditieren, um wirklich einfach ein bisschen runterzukommen. Und darum liebe ich auch übrigens Breathwork, weil bei den Breathwork-Sessions, da schwebe ich sozusagen, da komme ich wirklich in eine Phase rein, wo ich keinen Gedanken mehr im Kopf habe. Das ist unfassbar entspannend. Und das ist so ein bisschen der Gegenpol, den ich dann auch suche, eben so das sehr relaxed Mind organisieren. Und dann habe ich aber auch, können wir Ideen, also ich muss auch sagen, auch da, das funktioniert jetzt bei mir sensationell mit Instagram. Also wenn ich Themen habe, die mich interessieren, dann schaue ich, dass ich dort irgendwo in einen Algorithmus reinkomme und dann poppt alles Mögliche auf. Und dann fange ich mal an durchtesten und dann, wenn irgendetwas, eben wenn, sobald ich auf etwas einlasse, dann kommen daraus raus wieder neue Kontakte oder neue Begegnungen. Und das ist super spannend. Also, auch bei der Kunst. Oder? Ich habe für mein letztes Bild, das ich gemalt habe, habe ich ein Atelier gemietet. Das sind zwei Künstlerinnen, also die sind fix dort. Und ich konnte sozusagen einfach einen Atelierplatz zwischenmieten. Da hast du automatisch die Begegnung mit diesen Künstlerinnen. Und die haben ja auch wieder ihr Leben und ihre Art, wie sie Kunst ausleben. Und die ist ja völlig anders als meine Kunst. Und das war mega spannend, sozusagen die Begegnung zu haben, zu sehen, wie sie Kunst leben. Das ist ja immer so etwas sehr Persönliches. Also jetzt auch bei mir, das neue Bild ist eigentlich ein sehr persönliches Bild, das viel von mir darstellt. Und die eine Künstlerin hat dann das kommentiert, wie sie den Entstehungsprozess gesehen hat aus ihrer Perspektive. Und das war mega spannend für mich, das zu hören. Wolltest du mal schnell so ein bisschen experimentmässig, mal schnell einfach auf dein Kunstwerk, das du jetzt da oben am Sofa hängen hast, mal schnell eingehen? Ich weiss, es ist jetzt nichts Visuelles, was wir hier im Podcast haben, aber einfach so ein bisschen, was ist der Entstehungsprozess jetzt von so einem Kunstwerk? Also der Entstehungsprozess ist auch recht wirr, muss man sagen. Ich kann das so beschreiben, dass ich bin an der Art Basel in Miami war. Und dort hat sie einfach wahnsinnig viel Kunst, und zwar ganz viel verschiedene Kunst. Also es gibt Art Basel, das ist sozusagen ein grosses Convention Center, da gibt es aber auch Art Miami, es gibt Street Art, es gibt Asian African Art, es gibt alle möglichen Arts. Und da hast du dann so eigentlich eine echte Overdose an Kunstinspiration. Und irgendwie mein Rhythmus eigentlich in Miami ist immer, ich mache morgen Sport, also ich gehe dort am Beach entlang joggen. Jetzt, letztes Jahr war ich mega lässig, haben wir eine Yoga-Gruppe gehabt. Wir haben uns jeden Morgen getroffen und haben dann am Beach Yoga gemacht. Und dann am Nachmittag bin ich an die Kunstausstellungen. Und irgendwo in diesem Prozess zwischen die wahnsinnig schöne Stimmung in Miami an dem Beach geniessen, weil es ist wirklich, das ist sonnig, es ist, alles ist so in Bewegung, es ist auch wirklich ein schönes Licht. Und dann die vielseitige Kunst entsteht so irgendetwas im Kopf, wo man so noch gar nicht genau kann definieren kann, was es wird. Aber es entsteht eine Vorstellung, wie ein Bild könnte entstehen. Jetzt bei mir ist es wirklich am Anfang, zum Beispiel jetzt bei dem, es ist ein sehr geometrisches Bild mit klaren Strukturen. Sind zuerst sozusagen die Strukturen im Kopf entstanden und dann so die Idee eben so ein von einem abstrakten Selbstporträt oder also eigentlich meine Person auf eine Leinwand zu bringen. Und das ist so ein Prozess von Wahrnehmen, Empfindungen jetzt vor Ort, Erlebnis, viel Musik. Also im Atelier, ich wirklich tanze um, wenn ich irre, ich höre Sound, auch jegliche Musikrichtungen. Und dann entsteht dann so ein Bild über einen Prozess. Sind meistens eins da, mehrere Schichten. Also ich übermale ja immer wieder Sachen. Und ganz lustig wird es dann sozusagen, eben wenn es gegen Ende geht. Also wann ist das Bild fertig? Und das kann man auch nicht beschreiben. Das ist wieder ein Gefühl, wo man merkt, okay, man malt immer weniger und man hat immer weniger Veränderungen. Und bei dem Bild habe ich aber Sachen zum Beispiel gemalt und das nachher gefunden, oh mein Gott, das ist völlig falsch, habe ich wieder zurückgemalt. Und dann irgendwann fühlt es sich richtig an. Und dann sitze ich einfach eine Stunde vor dem Bild und schaue es an und höre es an und finde, okay, das ist es jetzt. Und dann ist gut. Also es ist so ein ganzer Prozess. Aber hast du etwas für dich? Du hast gesagt, das ist sehr etwas Persönliches. Ja. Hast du für dich irgendwie etwas verarbeitet? Oder was ist so ein bisschen passiert in dir? Hey, also ich glaube, man tut immer etwas verarbeiten in der Kunst. Ja. Jetzt da sehr konkret, ja, es ist also nicht Verarbeitung, es ist eigentlich eine Visualisierung von mir als Person. Von dem her, ich glaube, es ist einfach nochmal ein Darstellen, also ein bisschen die Themen, die ich erwähnt habe. Also so einerseits das Gegensätzliche, was aber trotzdem miteinander verbunden ist. Es hat eine Struktur, aber die Strukturen sind trotzdem nicht geradlinig. Und so ist auch ein bisschen mein Leben. Also ich habe eine Struktur, es ist nicht, dass ich jetzt völlig verpeilt irgendwie kreuz und quer etwas mache, aber ich eigentlich nie einen Plan gehabt. Also es hat sich ergeben, indem ich Impuls gesetzt habe, aber ich habe nie einen klaren Plan gehabt, ich mache jetzt genau das und dann mache ich das und dann geht es dort hin. Sondern es ist so ein bisschen, okay, also am Anfang muss ich gestehen, bin ich einfach meine, also ich habe drei Schwestern und ich bin meine, die älteren beiden eigentlich mehr oder weniger schulisch denen gefolgt, was sie gemacht haben, also sie haben jetzt neusprachliche Gimmick gemacht, also habe ich das auch gemacht. Dann habe ich nicht, ehrlich gesagt nicht gewusst, was machen, also bin ich mal Betriebswirtschaft studieren. Und dann so nach Studium habe ich mal dann ernsthaft ein bisschen damit auseinandergesetzt, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Und auch dort war schon wieder aber der Einstieg so gewesen, weil ich während dem Studium im 24-Stunden-Service vom Kreditkartenservice geschafft habe, bin ich sozusagen in einer Bank angehängt gewesen und dann über das bin ich dann so in das Bankleben eingestiegen. Hast du das jetzt Zufall, Schicksal? Keine Ahnung, aber ich kann sagen, das Wichtige ist ja immer, dass sich in dem Moment richtig anfühlt und dass man immer wieder in regelmäßigen Abständen hinterfragt, hey, ist das okay? Fühlt sich das gut an? Und wenn nicht, dann kommt der anstrengende Teil, weil dann muss man ja einen Impuls setzen, um das in Veränderung zu bringen. Und Veränderung ist irgendwie immer verbunden mit Ängsten. Und dann muss man die Ängste überwinden, sich aus dem Trott teilweise rauszubrechen und irgendwo sich in eine gewisse Unsicherheit zu begeben. Und das liegt uns Menschen, glaube ich, einfach nicht. Also auch mir immer noch nicht. Ich habe nicht gerne Unsicherheit und Unklarheit und trotzdem provoziere ich es manchmal, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist mir immer noch lieber das, als das, was ich sonst habe. Also es ist so ein bisschen ein Abwägen, aber es ist so ein bisschen die Reise eigentlich so ein bisschen was da zusammenstimmt. Was aber spannend ist, jetzt auch gerade bei so einem abstrakten Bild, wie interpretieren es andere Leute? Und das ist ja kann mega vielseitig sein. Was für mich jetzt bei diesem Bild wichtig ist, oder, dass es wäre für mich nicht gut, wenn die das als negativ würden, auf irgendeine negative Stimmung geht oder so. Also, wenn die Leute mir sagen, hey, es gefällt mir vielleicht nicht, aber ich finde, es hat eine positive Ausstrahlung, dann ist das gut für mich. Ich denke, so, mein Gott, soll ich auch nicht sagen, es ist irgendwie schlecht. Aber ich habe zum Beispiel, also in meinen frühen Jahren, muss ich sagen, habe ich eine Ausstellung gemacht und da habe ich Text schreiben zu meinen Bildern und die sind alle abstrakt. Und dann habe ich aber Primarschulklasse, Leute in meinem Alter, das ist irgendwo um die, was waren damals 25 oder so gewesen, und dann die Eltern von denen, die Text schreiben. Und das ist so spannend, weil du hast dann so ein bisschen die Primarschüler, die in abstrakte Kunst alles Fabelwesen in der interpretieren. Das sind von Hexen, Feen, alles so ein bisschen die Merli-Fantasy-World, mega herzig. Und dann die Leute, eben damals in meiner Generation und die Eltern, die sind dann alle sehr philosophisch und Interpretation und was könnte man gemeint haben. Und das ist ja auch spannend an Kunst. Das finde ich immer auch lässig, dass jeder sieht etwas anderes, jeder kann etwas anderes interpretieren. Und ich muss sagen, ich habe Bilder, da habe ich mir wahnsinnig wenig überlegt und da habe ich Bilder wie jetzt das, wo ich unfassbar viel mir überlegt habe und es hat fast jeder Strich irgendeine Bedeutung. Und ich behaupte immer noch gefühlt, das ist bei allen Künstlern so. Darum finde ich es nämlich lustig, wenn man in einer Ausstellung ist und zu jedem gibt es eine riesige Interpretation. Ich denke mir, ja, hat sich das der Künstler wirklich all das überlegt? Oder hat man das einfach im Nachhinein interpretiert, dass der sich das alles überlegt hat? Wunderschön. Kann ich es noch schon erzählen? Ja, klar. Dann können wir es vielleicht eben noch posten, wenn es für dich okay ist. Ja. Weißt du, dass man ein bisschen weiss, von was man geredet hat? Voll gut. Was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich mit dir rede, du bist ein sehr bodenständige, demütige, aber auch dankbare Person. Von wo kommt das? Du hast vorher gesagt, wo am Anfang ein bisschen darauf eingegangen bist, eben, was wir in der Schweiz so ein bisschen für Möglichkeiten haben, wie gut es uns geht, die Privilegien etc. Die hören wir das ja schon aus, sonst hättest du es nicht so erwähnt, oder? Hey, also ich glaube, ich meine, das ist so eine Annahme, das hat sicherlich mit meinem Ursprung zu tun. Mein Vater ist aus Süditalien, meine Mutter aus dem Graubünden. Ich bin so in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Und einerseits sehe ich ja, oder wie das Leben in Süditalien ist. Und das ist ja nicht, dass die haben auch weniger Möglichkeiten, aber die haben dafür ganz andere schöne Seiten. Das ist so eine mehr auf dem Entwicklungsmöglichkeiten. Und andererseits habe ich dadurch auch schon früher eben verschiedenste Jobs ausgeübt und müssen sehen, dass es ein Privileg ist, wenn man Sachen kann machen kann. Also ein Beispiel, das wirklich geblieben ist, muss ich sagen, ich habe eine Zeit lang im Coop an einem Bahnhof geschafft, also einerseits an der Theke und andererseits an der Kasse. Es war echt erstaunlich, wie viel man da abhöbelt wird als Mitarbeitender in so einem Coop. Und es war für mich komplett irritierend, dass andere Leute das Gefühl haben, sie können mit einem respektlos umgehen, nur weil man jetzt in diesem Coop hineinschafft. Und das ist, so Sachen sind für mich wie so nicht nachvollziehbar. Ich finde, es ist ein respektvoller Umgang hat überhaupt nichts damit zu tun, was der Mensch macht oder welche Aufgabe er ausübt oder was für eine Ausbildung er hat oder wie viel Geld er hat, das ist komplett völlig irrelevant. Es geht ja irgendwie um den Mensch. Und ich finde, das muss man eigentlich in jeder Art und Weise respektieren und eben auch anerkennen, welche Möglichkeiten wir da haben. Und ich, auch durch meine Aktivitäten in der Gastronomie, muss ich sagen, ich meine, wenn ich das vergleiche, oder? Gastronomie versus Financial Industry, oder? Da habe ich einerseits in der Gastronomie Leute, die ganz schwierige Kinder, also die kommen aus Ländern, das kann man sich gar nicht vorstellen, die haben eigentlich die ganze Jugend nur Elend erlebt, sind dann irgendwie in die Schweiz geflüchtet, müssen da mehrere Jobs ausüben, damit sie sich irgendwie können über Wasser halten und sind trotzdem sehr dankbar, sozusagen, dass sie das können so machen. Und dann habe ich die Finanzindustrie, die tendenziell eher ein bisschen überbezahlt ist, kann man sicherlich sagen, im Allgemeinen. Und dass man sich dann noch beklagt, das finde ich schwierig zusammenzubringen. Also ich glaube, da vergisst man einfach eben, also, das müssen wir ein bisschen einen Reality-Check machen. Also wir sind ja in der obersten Spitze von einer Maslow-Pyramide. Also ich meine, was wir da machen können. Aber ja, also ich glaube, der Ursprung, ich habe ein sehr erdendes Umfeld. Muss aber auch da sagen, eben, ich geniesse auch die beiden. Also ich meine, die italienische und die schweizerische Seite. Ich liebe die Schweiz. Ich könnte nirgends anders wohnen. Ich liebe alles da, die Region Zürich um. Ich liebe die Berge und bin sehr froh, dass ich den Bezug zu der Bergwelt habe. Das ist auch so ein Ort, wo ich mega gut kann Energie tanken kann. Und ich liebe Italien im Sinne von, wie sie Familie zelebrieren, das Leben zelebrieren, die Leidenschaft ausleben und eben zu geniessen. Also das ist, finde ich super. Aber gibt es einen Moment, das ist ja sehr das bewusste Leben, auch, wo du jetzt so ein bisschen formuliert hast, aber gibt es einen Moment, wo du das mal so ein bisschen wie ein bisschen verlierst, den Bezug, im Sinne von, weißt du, so im Moment zu leben? Weil ich glaube, in unserem Umfeld und in unseren Jobs und, geht das manchmal ein bisschen vergessen, durch die Hektik, durch den Stress, was auch immer. Und ich merke das bei mir, dass ich mich manchmal wieder so runterkommen muss und zu sagen, so, hey, geniesse jetzt einfach den Moment. Weißt du, man ist im Kopf doch immer schon wieder ein, zwei Schritte weiter. Passiert das am Ende? Immer weniger, würde ich sagen. Also sicherlich auch, weil ich gehe wirklich sehr regelmäßig. Also einerseits die buddhistischen Lesungen, dann sind wirklich das absolute Favorite momentan ist Tantra Meditation. Findet auch in Zürich statt. Das ist einmal in der Woche. Das ist für mich wirklich, das kann ich mega gerne an. Das ist so ein bisschen zum Abkommen. Das ist wirklich eine andere Welt. Oder auch, du hast Einsiedler erwähnt. Ich gehe zum Beispiel echt regelmäßig an die Vesper. Das ist sozusagen so Mönchsgesänge. Das ist eigentlich so ein Abendgebet von der Mönch. Eine halbe Stunde. Das ist für mich sensationell, um so wie so meditativ ein bisschen abtauchen und so ein bisschen rundum vergessen. Also von dem her, es ist ein Bestandteil von meinem Alltag, dass ich mich selber immer wieder daraus rausnehme. Ja. Obwohl wahrscheinlich Leute um mich herum behaupten, ich bin mobile abhängig. Also, was ich schon ein bisschen auch bin, kann ich nicht ganz verleugnen. Es ist also für mich wahrscheinlich, also, wenn ich das am Morgen vergesse, daheim, dann fahre ich selbstverständlich zurück und hole das Mobile wieder. Aber ja, also auch da, das ist, ich finde das jetzt nicht, das ist ja immer die Frage, was macht man damit? Also, ich finde es wirklich, ich hole viel Inspiration auch daraus raus und ich fühle mich jetzt nicht abhängig im Sinne von, es ist mega schlimm, aber es ist wahrscheinlich keine Frage der Perspektive. Aber für mich, ich nehme es sehr bewusst wahr, was es ist und was ich damit mache. Wie wichtig ist in deinem Alltag so das Bauchgefühl und die Intuition? Hey, gute Frage, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was uns ja abtrainiert wird durch all das analytische Denken, auch wiederum über das schulische System. Und ich bin jetzt ja also nicht gegen Schulen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube einfach auch, dass man dort ein bisschen umdenken müsste und das ein bisschen modernisieren und andere Themen reinbringen, die den Menschen auch weiterentwickeln. Also genauso wie man lernt, die Fächer lernen, wo man eigentlich lernen, so, mit so Themen umzugehen, oder mit seinem Körper und all diesen Sachen, oder mit Misserfolg. Ich finde, das ist etwas, das wäre eigentlich gut, wenn man das lernt. Was, das ist ein Teil von uns und was mache ich damit? Jetzt habe ich den Vater verloren. Weißt du, so ein bisschen die Intuition und das Bauchgefühl im Alltag eigentlich grundsätzlich? Ja, genau. Also bei dir ist das sicher etwas, was sehr relevant ist. Es ist beides, was ich sage. Ich meine, ich bin einerseits wirklich so ein ultra-analytischer Typ und also es gibt ja so die Farbe, ich weiß gar nicht, wie das heisst, das Modell, also Menschentypologie mit verschiedenen Farben. Und bei mir ist immer ein bisschen alles. Also ich auch dort wieder, ich decke alle Farben ab, was ich aber mega cool finde, weil ich kann alle Elemente ein bisschen in mir erinnern und ich bin teilweise wirklich. Also einerseits ja sehr strukturiert und aufgeräumt, dann gibt es aber zum Beispiel bei mir im Büro gibt's auch so eine famose Schublade, dort ist das komplette Chaos, da verschwindet auch alles drin. Also wenn du mir etwas gibst und ich das dort rein tue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht mehr gibt, irgendwann ist relativ gross. Aber, also zum Beispiel auch meine Inbox, das sind tausende von Mails drin, aber für mich völlig okay. Also ich fühle mich nicht gestresst durch das. Da gibt's ja auch Theorien, man muss das jeden Tag aufräumen und keine Ahnung, und nur in diesem Zeitfenster bearbeiten. Alles gut und recht, das mag für gewisse Leute funktionieren, ich finde es völlig okay so und darum finde ich, ja, dann ist das okay für mich. Ich muss doch mir nicht das Modell antrainieren, wenn es mich gar nicht beunruhigt, dass all die Mails drin sind. Also, das ist auch wieder so, man will Standards definieren, wie es am besten ist und das ist vielleicht für einen Teil so und vielleicht für einen Teil auch nicht so. Aber ich habe es angeschaut und ich habe entschieden, hey, nein, es ist für mich das Falsche. Aber entscheidest du in deinem Alltag viel nach Bauchgefühl, das nehme ich zu? Ich entscheide bei Menschen sehr viel nach Bauchgefühl. Also auch bei Einstellungen ist mir CV, selbstverständlich muss eine gewisse Fachkompetenz da sein, aber der Mensch ist für mich viel zentraler. Und das finde ich zum Beispiel auch in den ganzen Recruitings, ich finde es komplett absurd, wo das angeht. Also die AI-driven CV-Maschinerie, wo der Mensch eigentlich, und dann musst du noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Tests online ausfüllen über Stunden, das ist doch komplett absurd. Also, und dann auch die Diversity-Thematik. Diversity ist für mich Mindset. Also möglichst viele verschiedene Perspektiven reinbringen, auch mit verschiedenem Background. Und das ist ja sozusagen in diesem Land fast komplett unmöglich. Also ich habe zweimal versucht, die Industrie zu wechseln, einfach also das Interesse, es ist nicht möglich. Also es wird einem sozusagen, wenn du in der Finanzindustrie bist, dann wird dir attestiert, du bist eigentlich unfähig, irgendwo in eine andere Industrie zu gehen. Aber es ist auch in anderen Industrien, es ist ja nicht nur bei uns so. Es ist sozusagen jeder Industrie, selbst in einem Fachbereich, du musst genau das, was du schon, keine Ahnung, 5 Jahre gemacht hast, dann bist du qualifiziert und sonst nicht. Und gleichzeitig reden wir aber eben von Vielseitigkeit und wer immer. Ich meine, das wäre doch viel spannender, wenn man das auftut und einfach mal zulässt, dass vielleicht jemand jetzt noch nicht das 10 Jahre gemacht hat, aber vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel reinbringt. Aber das ist irgendwie nicht möglich, weil ja alles nach 2 Tagen auf Profitmaximierung muss ausgerichtet sein und alles muss funktionieren. Und das geht dann besser halt mit der Person, die das schon 2 Jahre gemacht hat. Aber du bist eben eine Person, die sich mega viel Gedanken macht und sehr selbstreflektiert ist, etc. Aber wie gehst du jetzt mit dem um? Mit der eben, was du jetzt vorhin gesagt hast, mit dieser Gewinnoptimierung? Man muss schauen, dass immer noch wirtschaftlicher wird und Menschlichkeit geht vielleicht auch ein bisschen verloren. Wie beobachtest du das? Also ich versuche eine Balance zu finden, weil ich, also selbstverständlich, ich bin auch Ökonom, aber ich sage auch, es muss eine Wirtschaftlichkeit geben. Aber die Profitmaximierung ist meiner Meinung nach einfach nicht zielführend. Mhm. Und das bringt, also es ist ja schön, wenn nachher der Unternehmer, weiß auch nicht, wie viele Millionen und Milliarden aus dem Unternehmen rausnimmt und dann das wieder umverteilen kann, um sein Gewissen zu beruhigen. Aber es wäre doch viel sinnvoller, wenn das irgendwie schon von Anfang an einfach vernünftiger verteilt wäre. Also, und dort die Balance einfach ein bisschen mehr stimmt. Und ich glaube auch, beim Umgang zwischen dem Mensch als Ressource, die arbeiten muss und funktionieren muss, und dem Mensch als Teil von etwas, wo man gemeinsam etwas kreieren kann. Das heisst ja nicht, dass man dann nicht schafft, aber es ist einfach komplett andere Sicht und es ist doch viel motivierender und lässiger, wenn man gemeinsam etwas kreieren kann, als wenn man irgendwo in so einen Mikrobereich hineingeschoben wird, um einfach die Prozesslinie zu optimieren und dann einfach alle nur noch irgend so einen Mikroprozess abarbeiten, damit man es nachher kann, noch mal ein paar Franken sparen und optimieren. Also so ein bisschen der Wert vom Mensch wird meiner Meinung nach unterschätzt und die Kreativität vom Mensch und was ein positives Umfeld in einem Mensch kann auslösen, da gibt es viele Philosophien darüber. Und ich glaube auch in den grossen Unternehmungen, da gibt es wahrscheinlich ganze Abteilungen, die sich mit dem beschäftigen, aber es wird wie so nicht gelebt. Mhm. Also das hilft ja dann auch nicht. Das ist ja schön, wenn man überall, weiß auch nicht, wie es für Kulturprogramm fährt und hinter im Fürschi diskutiert und irgendwelche Panel-Talks macht, aber es ist tatsächlich, und das ist, glaube ich, immer noch so, das war schon zu meiner Uni-Zeiten so gewesen, die Kultur des Unternehmens, die muss gelebt werden. Ja. Und das kannst du nur leben über die Personen, die alle Menschen, die da drin sind. Und das ist auch nicht hierarchisch, sondern alle zusammen müssen das kreieren und Lust haben, das zusammen zu kreieren. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Mario, ich habe mir während dem Gespräch noch ein paar Stichwörter notiert. Wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde angekommen. Wenn das für dich passt, würde ich dir gerne noch 2, 3 Stichwörter einfach an den Kopf rühren. Mit deiner spontanen Reaktion. Passt das für dich so? Ja, klar. Also, Umgang mit Niederlagen oder Rückschlägen? Wichtig, aber sehr anstrengend. Also für mich, in meinem Leben, alle Niederlagen sind ultra anstrengend war für mich. Ich glaube, auch weil ich so reflektiert bin, tendiere ich dann dazu, fast Selbstkasteiung zu machen, anstatt das anzunehmen und zu sagen, hey, das passiert und das ist ein Teil vom Leben. Also ich glaube, das Akzeptieren ist mein Learning aus allen Niederlagen. Es gibt nicht für alles eine Erklärung Und das ist, also eben, das kann geschäftlich sein, kann Beziehungen sein, Freundschaften, alles. Man muss nicht alles erklären, man muss es aber akzeptieren. Die Relevanz vom Netzwerk und vom persönlichen, privaten Umfeld. Aber auch beruflich, je nachdem. Ich glaube, da muss man differenzieren. Netzwerk, also Personen, Menschen, für mich das absolut zentrale Element, Freundschaften. Mhm. Das muss man aber differenzieren von eben geschäftlichem Netzwerk zum Business Opportunities kreieren. Und ich glaube, es braucht beides. Was mir nicht so liegt, ist so ein bisschen das, hey, du bist mega lässig, solange du in irgendeiner Position bist, wo du mir kannst hilfreich sein. Und wenn du nicht mehr da bist, dann finde ich dich nicht mehr so lässig. Dann denke ich mir so, also, hä? Nein. Also dann lass doch ganz sein. Oder das, hey, ja, also, das ist ein bisschen das Nicht-Ehrliche. Ich schätze es, Klarheit zu haben und du kannst mich mögen oder nicht mögen, aber das sollte nicht eine Abhängigkeit davon haben, ob ich jetzt gerade einen Job habe oder keinen Job habe und ob ich in einer guten Position bin oder nicht und ob du daraus Business kannst generieren oder nicht. Ich glaube, das ist eine Seite und das andere ist eben, Freundschaften sind für mich die Essenz von meinem Leben eigentlich. Prioritäten im Leben oder vielleicht auch der Shift von der Prioritäten im Leben während der Jahre? Hey, oh, voilà. Ich glaube, die wichtigste Priorität im Leben ist das Leben zu leben. Ich glaube, wir tendieren dazu, so viel zu planen und zu hinterfragen und zu machen. Und darum sollte jeder Tag wirklich ein freudiges Erlebnis haben. Man sollte sich das so im Idealfall sogar am Abend nochmal schnell reflektieren. Hey, was ist mein Highlight von diesem Tag? Und das kann ja, keine Ahnung, da muss Sonnenaufgang am Morgen sein. Es sollte immer ein mega Happening sein. Es kann etwas ganz Kleines sein. Ich glaube, das Leben ist wirklich die absolute Priorität und Gesundheit. Also das muss ich sagen, das gehört mir ja viel, aber es ist ja so, also sobald der Körper nicht mehr funktioniert, ist auch vieles viel schwieriger. Darum auf sich Acht geben, also Körper und Mind, das ist ja eben eine Kombination, das ist nicht nur der Körper, das ist auch ein absolut zentrales Element, damit man überhaupt das Leben kann leben. Sehr philosophisch, schön gesagt. Geld? Geld, auch da, ich glaube, es ist relevant insofern, dass man selbstverständlich ein gewisses Einkommen braucht, um seine finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Ich glaube aber auch, oder nein, ich bin davon überzeugt, ehrlich gesagt, dass dann irgendwo, wenn man mal die Grundbedürfnisse entdeckt hat, so alles andere, es gibt schöne Sachen und da kann man sich ab und zu etwas kaufen. Ich meine, wenn ich Kunst kaufe, kann man auch hinterfragen, ist das sinnvoll oder nicht. Aber es gibt mir, ich habe Freude an dem und eben die Sachen, die ich habe, die habe ich seit 10 Jahren. Ich habe nicht irgendwie etwas eingelagert in einem Keller. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man nicht auch da wieder mit dem, was man hat, zufrieden ist und nicht noch immer nach mehr strebt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Vergleichen und das noch mehr und ich brauche noch das und ich brauche noch das, das wird ja auch ein bisschen vorgegeben. Das ist auch so ein bisschen mit dem gesellschaftlichen Druck. Du, wieso hast du das nicht? Oder wieso hast du das nicht? Und bist du dort schon mal gewesen und dort musst du auch noch hin? Nein. Also das muss jeder für sich, jeder für sich selber entscheiden, hey, was brauche ich und was nicht. Aber ich glaube eben, die Grundvoraussetzung ist, dass man nicht in einen finanziellen Stress kommt, weil das ist sicherlich auch etwas sehr Negatives, wenn man sich jeden Monat überlegen muss, hey, also wie zahle ich jetzt meine Rechnungen? Also, dass das negativen Einfluss hat, aber bin ich auch davon überzeugt, beziehungsweise eben, habe ich natürlich als Student auch nicht können alles machen, was ich wollte. Und darum finde ich es umso wichtiger, dass wenn man dann verdient, dass man auch nicht seinen Lebensstandard so anpasst, dass man weiß auch nicht, was verdienen, damit man die Kosten kann decken, weil es entspannt extrem. Wenn man das nicht macht. Wie wichtig ist, was andere über dich denken? Ich glaube, ich muss differenzieren zwischen wer ist andere. Also andere, was meine engen Freunde über mich denken, ist mir selbstverständlich sehr wichtig, was Leute über mich denken, die jetzt nicht so einen Bezug zu mir haben oder mich einfach wahrnehmen, versuche ich auszublenden. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, das interessiert mich nicht. Also ich habe auch schon Leute gehört, klar, und ich, das ist ein mega arroganter Typ. Und ich dachte so, mein Gott, warum? Kann das gar nicht sein. Aber offensichtlich hat die Person das so wahrgenommen. Ich kann gar nicht die Chance gehabt, das zu erklären oder die Wahrnehmung versuchen zu reflektieren. Hey, ich bin eigentlich gar nicht so. Aber für mich im näheren Umfeld ist es sehr wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass die mich reflektieren, dass die mir sagen, hey du, also, was machst du da? Oder wieso ist das so? Und das ist auch ein gesunder Prozess. Also das ist mir, mein enges Umfeld ist mir sehr wichtig. Mut zur Veränderung? Hey, kann ich nur jedem dringend anraten, so schmerzhaft und schwierig es ist. Und wie gesagt, ich glaube, so das Thema Angst ist so ein bisschen etwas, was uns prägt und Unsicherheit. Und jetzt für mich aber ist eigentlich der Mut wird immer belohnt. Also man entdeckt immer etwas Neues und auch wenn es sich nicht angenehm anfühlt, teilweise, oder so ein bisschen das Ungewisse reinspringen, oder eben manchmal, also ich meine auch bei diesen, eben so ist das mit diesen Clubsfinanzierungen, ich meine, ist das jetzt mutig gewesen oder naiv? Ich weiß das wirklich nicht. Also rückblickend, ehrlich gesagt, ich bin gekloppt, aber auch das Richtige. Ich bin mega froh, dass das sich so entwickelt hat. Und dann auch bei Jobs wechseln, oder wann ist der richtige Moment? Und du findest ja immer einen Kollegen, ja, so schlimm ist es nicht. Das ist eigentlich irgendwie noch okay und die Leute sind auch noch lässig. Und ja, ist okay, aber wahrscheinlich, dass man sich bewusst die Zeit nimmt und sagt, wirklich reflektiert, halte ich mich selber zurück oder habe ich einfach Angst, um den Schritt zu machen? Ist wertvoll und bereichernd. Ein Wort, das du vorher auch schon ein bisschen angedeutet hast, Selbstreflexion. Da finde ich auch die Balance mega wichtig. Mhm. Ich finde es wichtig, dass man reflektiert, sich selber auch bewusst wahrnimmt und das aber auch nicht übertreibt. Also auch da, man muss nicht alles hinterfragen, was man macht und auch für alles irgendwie noch irgendeine Philosophie haben und man muss auch einfach akzeptieren und leben und sein lassen und es ist auch okay und ab und zu finde ich, braucht es die Fenster, wo man bewusst sich mit dem auseinandersetzt und Sachen ausprobiert und dann ist es okay. Aber bei allem muss ich ja sagen, alles, was ich mache, das passt für mich. Das heisst ja, ich kennst die Art und Weise, dass das irgendwie ein generelles Rezept ist, sondern das Einzige, was ich der Überzeugung bin, kann anregen, ist, dass sich mit dem zu beschäftigen und ein bisschen herausfinden, eben, was du dem selber so ein bisschen die neue Perspektive geben. Oder ein bisschen out of the comfort zone, nennt sich ja das, glaube ich. Ganz, ganz fancy. Das letzte Wort, oder es sind drei Wörter. Was ist für dich der Sinn vom Leben? Oder was macht dich glücklich? Was ist für dich Glück? Hey, Glück ist für mich tatsächlich Beziehungen. Jetzt nicht im klassischen Sinne von, es muss eine Beziehung sein von einer Partnerschaft, sondern wirklich Freundschaften, Familie. Das gibt mir mega viel. Also der Austausch, Nähe mit Menschen, füreinander da sein, das ist die Essenz von meinem Leben zusammen mit Natur. Genieße ich sehr. Also dort, wie gesagt, ich kann den Bergen sehr gut Energie tanken, da am See kann ich super Energie tanken. Und die Kombination von beidem ist, glaube ich, so ein bisschen das, was mich glücklich macht. Cool. Hey, von Herzen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat huere Spass gemacht. Hey, jetzt habe ich mega viel erzählt, mein Gott. Aber ja, danke dir. Es war mega spannend, wirklich. Mega, mega spannend. Wie gesagt, von Herzen vielen, vielen Dank. Und wie immer gehört dem Gast die letzten Worte. Die letzten Worte? Da möchte ich glaube, Steve Jobs hat das geglaubt, oder? Stay hungry, stay foolish. Und das, finde ich, passt extrem gut. Eben so, dass wir haben das Kindliche verloren. Oder? Das ist ein bisschen neugierig sein, einfach mal ausprobieren, ein bisschen Abenteuer eingehen. Und ich glaube, das müssen wir uns wieder nie antrainieren, auch als Erwachsene. Nicht immer das Gefühl haben, man muss alles gemäß diesen komischen, nicht ausgeschriebenen Gesetzen funktionieren, sondern einfach leben.